Lektion 4, Übung E. Beispiel. Ich esse gern Nudeln. Nudeln esse ich nicht so gern. Nudeln esse ich nicht so gern. Nudeln esse ich nicht so gern. Bitte beginnen Sie. Ich esse gern Nudeln. Nudeln esse ich nicht so gern. Ich esse gern Reis. Reis esse ich nicht so gern. Ich trinke gern Wein. Wein trinke ich nicht so gern. Ich esse gern Fisch. Fisch esse ich nicht so gern. Ich trinke gern Cola. Cola trinke ich nicht so gern. Ich esse gern Gemüse. Gemüse esse ich nicht so gern. Ich trinke gern Mineralwasser. Mineralwasser trinke ich nicht so gern. Ich esse gern Pizza. Pizza esse ich nicht so gern. Danke.